Obwohl dieser Opus mit vielen traditionellen Instrumenten eingespielt wurde, gilt er doch gerade in Sachen Synthesizer-Musik als Klassiker. Tubular Bells von Mike Oldfield aus dem Jahr 1973. Die Titelmelodie von dem Film Der Exorzist. In seiner Spielfreude und Einfallsreichtum auf jeden Fall unerreicht. Klassiker der Synthesizer-Musik, da darf der folgende Künstler nicht fehlen. Vangelis, der nach seinem Schaffen bei der griechischen Gruppe Aphrodite's Child 1972 über Paris nach London emigrierte und er ist bis heute einer der Stars der Synthesizer-Musik. Bevor er mit Yes-Sänger Ian Anderson größere Erfolge feierte, machte er mit seinem Solo-Album von sich reden. Besonders Albedo 0.39 aus dem Jahre 1976 enthielt ein Klassiker, der den späteren Sound von Vangelis gut vorwegnimmt. Hier ist er mit Pulsar.